Check it out, man. Das war die Jazzkantine. Große Neuigkeit, nicht nur im Niemandsland, sondern in der ganzen Pop-Rock-Szene und auch in der Hip-Hop-Szene. Herr Jan Eisfeld, Jan Philipp Eisfeld, geboren 1976 in Hamburg, bekannt auch als Jan Delay, hat ein neues Album rausgebracht. Achtung, ein Rock-Album. Wer hätte das gedacht? Hip-Hop, Soul hat er ja schon alles probiert. Aber jetzt Rock, ob das gut geht? Beziehungsweise ob das gut gegangen ist? Verheerende Kritik im Spiegel, die machen den Jan Delay da ganz schön runter. Hipster-Witzfigur nennen sie ihn. Mit Hammer und Michel versucht sich der Hamburger Rapper Jan Delay an einer Rockplatte. Vergebens. Und dann gibt es eine ganze Seite Verriss. Wir werden uns diesem Verriss erstmal überhaupt nicht anschließen, sondern werden ihn spielen. Wir haben hier ein Lied von seiner neuen CD. Jan Delay, Hammer und Michel. Hahaha, das klingt ja schon mal sehr lustig. Hammer und Sichel, Hammer und Michel. Ja, was wird der Michel wohl mit der Sichel tun? Das wissen wir nicht. Ob er sie jemals in die Hand nehmen wird und eine russische Revolution machen wird, wissen wir auch nicht. Aber wir spielen jetzt mal Herrn Jan Delay. Das Lied heißt Wacken. Wacken müsste man noch kurz dazu sagen. Rockfans natürlich ein Begriff. Ein Rockfestival findet da statt. Wacken. Also, das Album ist ab 11., also ab gestern im Handel. Gestern war der 11., heute ist der 12. Das heißt, brandfrisch hier auf dem Plattenteller im Niemandsland, Herr Jan Delay. Wacken. So, jetzt muss ich sie nur noch finden. Oh ja, hier ist es. Los geht's. Dem dazugehörigen YouTube-Video sieht man Herrn Jan Eisfeld in einem schneeweißen Anzug mit einem Hütchen, ebenfalls schneeweiß, mit seinem traditionellen Ziegenbart durch die Wackener Rocklandschaft starksen. Und da sieht man lauter schwarz gekleidete, beleibte Damen und Herren, die eben die typischen Rockfans sind. Und hierzu sagt der Spiegel ganz klar. Er hat übrigens ein Lied gemacht auf dem Album, das heißt Dicke Kinder. Da gibt er ihnen den Rat, sie sollen besser essen. Und da sagt der Spiegel, nur eines sollte Herr Jan Delay auf jeden Fall bleiben lassen. Ein Lied darüber zu singen, dass sich dicke Kinder gefälligst besser ernähren sollen. Neunmal kluge Volksaufklärung verträgt sich schlecht mit dem Format des Rocksongs. Diese Musik mag über die Jahrzehnte einen riesigen Formenreichtum ausgebildet haben, aber im Kern ist Rock immer noch Außenseitermusik, Fluchtmusik. Die Musik der Jungs, die auf dem Schulhof nicht mitspielen durften und deshalb in den Proberaum gehen. Mit dieser Definition bin ich absolut nicht einverstanden, aber der Spiegel sagt das so, wir zitieren. Wer das nicht verstanden hat, hat eigentlich gar nichts verstanden. Ein Zeigefinger fährt da auf den Herrn Jan Delay runter. Ich bin einverstanden mit der Kritik an diesem Video. Das gefällt mir auch nicht besonders. Er ist da wie so ein weißer Engel zwischen schwarzen Kutten. Was er damit meint und andeuten will, dass vielleicht die schwarze Rockgemeinschaft einen Prediger braucht, einen Noah, der sie in die Arche bringt und dann rettet, wer weiß. Jedenfalls, am gestrigen Freitag ist das Album Hammer und Michel erschienen, das neue Album des Hamburger Rappers Jan Delay. Seine letzte Studioplatte kam vor 5 Jahren heraus und die Erwartungen sind hoch. Wir haben nun das erste Lied gehört. Liebe Hörerinnen und Hörer, Jan Delay-Fans, da habt ihr einen Eindruck. Der deutschsprachige Hip-Hop boomt wie seit den späten 90ern nicht mehr. Und für einen neuen Star wie Materia ist Delay, beziehungsweise Delays alte Band Beginner, ein zentrales Vorbild. Vielleicht will Delay genau deshalb keinen Hip-Hop machen, rät der Spiegel. So oder so, Hammer und Michel ist eine Deutschrock-Platte, ein Experiment. Und leider ist es misslungen. Nicht nur wegen des Songs Dicke Kinder. Bevor wir noch einen Song von diesem Album spielen, vielleicht ein paar Angaben zur Biografie des Herrn Jan Delay. Wie eingangs gesagt, 1976 als Philipp Eisfeld in Hamburg geboren, wächst er in einem künstlerischen Elternhaus auf. Seine Mutter macht ihn Ende der 80er Jahre auf Rapmusik aus den USA aufmerksam. Auch interessant, die Mama hat ihn also praktisch in die Szene eingeführt. Tolle Mutter übrigens. Jan begeistert sich nun für diese neue Musikrichtung. Über einen Freund beim Basketballspielen schafft sich der 13-Jährige schnell Kontakt mit Größen der aufkommenden deutschen Hip-Hop-Szene. Gemeinsam mit 2 Freunden gründet Jan Delay seine erste eigene Band, schnell bekannt als Absolut Beginner. Sie schwenken alsbald von englischen auf deutsche Texte mit politischer Couleur um. Nicht zuletzt Jans charakteristische Stimme macht das Trio schnell in der Hamburger Szene bekannt. Die Stimme von Jan Delay kennt natürlich jeder, im Niemandsland oft gespielt, diese näselnde, nörgelnde Stimme. 1998 erscheint mit Bambule das erfolgreichste Album der Beginner. 1999 nimmt Jan Delay eine Reggae-Version von Nenas Hit Irgendwann, Irgendwo, Irgendwie auf. Der Song wird ein Riesenerfolg. 2001 erscheint sein erstes Soloalbum Searching for the Young Soul Rebels. Und er beweist damit, wie schon zu Beginnerzeiten, dass deutscher Hip-Hop auch mit gesellschaftskritischen Texten möglich ist. Das zweite Album, Mercedes Dance, im Jahr 2006, wird dann sogar eine Nummer 1. 2009 erscheint Wir Kinder vom Bahnhof Soul, Jans drittes Soloalbum, auf dem er seinem Soul- und Funk-Stil treu bleiben wird. Und wie gesagt, jetzt Jan Delay hat angekündigt, er will laut Pressemitteilung rocken. Das war im Januar 2014, also erstmal weg von Funk und Soul. Die Single St. Pauli bildet den Auftakt zum Album Hammer und Michel und das Album ist gestern erschienen. Gut, noch ein Song von Jan Delay und dann kommen wir zu anderen Dingen. Jan Delay, das Lied heißt Klar und wir haben hier das Official Video. Wollen wir noch hoffen, dass... Ja, da ist es. Die Scheiße können die am Libanon. Die Zauberei für neue Style. würde die Leute hier, die sind ihnen wäre nach der Woche die Hand und unsere Mal ist überragend. Also alle, die feiern, wo sagen hey. Und alle, die rocken wollen, die sagen ho. Ihr seid auf jeden Fall richtig bei Janni. Wir bringen die Scheiße zum Kochen und lassen sie so. Wir machen das klar. Wir machen das klar. Niemandsland 91.4 FM, Contrabanda, Barcelona. Hallo. Bisschen grau heute noch, hier so kurz vor 22:30 in Barcelona. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie geht's? Grau wie unsere Zukunft, das Wetter heute? Vielleicht. Es hängt ja wie immer von uns ab, ne? Wie sie aussieht. Und also meine kurzfristige Zukunft, die ist erstmal himmelblau, mein erster Ferientag. Weil Ferien sind. Natürlich, mein erster Ferientag, heute auch für viele Leute hier in Barcelona. der große erste Ferientag für alle Schulkinder, Lehrer natürlich, viele Eltern haben auch schon frei. Deshalb ist das eigentlich ein fantastischer Tag heute. Ja, da fällt mir ein, jetzt habe ich zu Hause vergessen, so zwei Kinderüberraschungseier, die wollte ich eigentlich mitbringen, weil ich gedacht habe, was ist Ostern ohne Eier? Jetzt habe ich sie aber im Kühlschrank gelassen. Ich bringe sie dann nach Ostern mit. Bringst du nächstes Jahr zu Ostern mit? Ja, wir haben schon einige Hasen geschlachtet gestern in verschiedenen Gruppen mit Schülern. Ein Mädchen, eine 15-Jährige, die hat den Schokoladenhasen umgedreht, weil sie konnte ihm nicht in die Augen sehen. Aber dann hat sie die Faust geballt und hat ihm praktisch, ja, könnte man sagen, den Torso zertrümmert, dem Schokohasen. Und dann war der innerhalb von 2 Minuten weg. Gefressen. Dann muss er nicht so lange leiden wahrscheinlich. Eben, das war also ein Hieb, ein Gnadenhieb. Jo, Jan Delay, wir hatten gesagt, sein neues Album ist da. Noch ein Lied von diesem Album, St. Pauli, Jan Delay. Das Album ist umstritten, das haben wir auch schon gesehen. Da wird er ganz schön verrissen im Spiegel. Das erste Lied haben wir ja schon von dem Album gehört. Das andere Lied ist übrigens nicht vom Album, das Lied Klar, ist nicht von diesem neuen Album, da hatte ich mich vertan. Das ist von seinem Mercedes-Dance-Album. Aber hier, St. Pauli. Jo. La la la. jetzt haben wir, glaube ich, einen Eindruck. Zwei Lieder gespielt von dem Album. Hammer und Michel. Der Spiegel, um das Thema Jan Delay abzuschließen, sagt, im Grunde ist er, Jan Delay, der einzige wirkliche Schüler Udo Lindenbergs, inklusive Privatsprache und sofort erkennbaren Singsangs. Alles ist ihm bisher gelungen. Er habe Hammer und Sichel gemacht, weil er sich den Spaß an Deutschrock nicht von den Verboten der Geschmackspolizei verderben lassen wolle, sagt Delay in einem Interview. Nicht dürfen ist allerdings nicht das Problem dieses Albums, so Herr Tobias Rapp im Spiegel, sondern nicht können ist das Problem. Also harte Worte für den guten Jan Delay, wir sehen das nicht so hart. Sehr gut gefallen als Rock tut mir die Scheibe auch nicht, zumindest nicht die zwei Lieder, die ich gehört habe, aber der hat so einen Bonus, der Jan Delay. Der kann erstmal machen, was er will. Ich finde so insgesamt schon mal alles gut, was er macht. Frühling im Niemandsland. Jo, was gibt's Neues diese Woche? Ja, wo wir schon bei St. Pauli sind. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Welche soll ich zuerst erzählen? Ja, HSV muss Spieler verkaufen. Das ist wahrscheinlich die schlechte HSV Nachricht. HSV hat verloren, ist also jetzt genau auf dem Platz, wo er sein muss. Drittletzter Platz in der Bundesliga. Und die schlechte Nachricht, St. Pauli hat auch verloren, ist jetzt deshalb nicht auf dem drittobersten Platz der zweiten Liga, sondern auf dem vierten Platz. Wenn sie gestern gewonnen hätten, dann wären sie jetzt punktgleich mit Paderborn auf dem dritten Platz. Also, es ist möglich, das Relegationsspiel zwischen den beiden, wenn es um Ab- und Aufstieg geht. Bleiben wir beim Fußball. Barca hat verloren. Das war schrecklich. Ach, okay. Barca hat verloren? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Bayern München ist im Halbfinale gegen Real Madrid. Um Gottes Willen. Und die andere Partie ist Atletico Madrid gegen Herrn Mourinhos Team. Chelsea. Club der Reichen, der Scheichs. Da ist das ganze Geld. Die Petrodollars sind dahin geflossen. Richtig gönnen, tue ich jetzt keinem mehr. Meine zwei Lieblingsmannschaften sind weg, die Borussia aus Dortmund und der FC Barca. Insofern hat das an emotionalem und persönlichem Interesse verloren. Aber trotzdem, man guckt doch Fußball und wahrscheinlich werden es die Bayern machen. Jo. Bueno, also mindestens jetzt im Halbfinale müssen wir dann halt ausnahmsweise doch mal die Bayern unterstützen, wenn es gegen Madrid natürlich geht. Und da sollen sie von mir aus gewinnen, dann wenn sie ins Endspiel kommen sollten gegen Chelsea, dann auch gewinnen, muss ich noch mal wünschen, dass die Bayern gewinnen. Und wenn sie gegen Atletico kommen, dann ist mir's egal. Dann müssen sie meineswegen auch gewinnen, weil der Cholo Simeone ist doch nicht so ganz mein Geschmack. Die begeistern zwar im Moment, aber die leben auch davon, dass die anderen so stark abgebaut haben. Ja, ich weiß Niemandsland 91.4 FM. Lassen wir das Thema, weil es gibt natürlich noch sehr viel mehr wichtige Nachrichten da zu Cholo und zu Atletico Madrid. Er hat jetzt offenbar eine neue Freundin. Wer? Entschuldigung? Cholo, 28 Jahre alt. Also der Trainer von Atletico Madrid, Simeone, müssen wir dazu sagen. Und viele Leute wissen das ja nicht. Seine Frau und die Kinder sind aber in Argentinien. Aber gut, das ist ja nicht unser Bier, nicht wahr? Das fällt unter die Rubrik Tratsch und Klatsch und Paparazzi-Geschichten. Das werden wir hier nicht einführen im Niemandsland. Das interessiert uns absolut nicht. Aber der Hamburger SV, der interessiert uns doch noch ein bisschen. Dem Hamburger SV, seit Gründung der Bundesliga erstklassig, droht der Absturz in die zweite Liga. Weil dann die teure Mannschaft nicht mehr zu bezahlen wäre, arbeitet der Club offenbar seit Wochen daran, wichtige Spieler loszuwerden. Hierzu gibt es einen langen Artikel, wirklich einen sehr langen Artikel im Spiegel. Da heißt es, die Spieler des Hamburger SV stehen zum Verkauf. etwa der Abwehrspieler Heiko Westermann, dann Slobodan Radjovic und Michael Mancien und Jonathan Tan. Die wollen sie alle loswerden. Alles muss raus, heißt es da. Denn der Club hat große Schulden. Der Abschluss in die zweite Liga wird ein riesiges Loch reißen. Das ist nicht HSV, sondern SSV, ne? Sommerschlussverkauf. Hoho, gut, ja. Jedenfalls, die Vereinsbosse haben wohl keine andere Wahl, so schreibt der Spiegel. Sie müssen dringend die Kosten reduzieren. Auf knapp 100 Millionen Euro belaufen sich nämlich die Verbindlichkeiten des Clubs. Der Umsatz würde im Fall eines Abstiegs von rund 120 Millionen Euro jährlich auf 72 Millionen schrumpfen. Nahezu alle Spieler haben Verträge, die auch in der zweiten Liga gelten. Die Personalkosten summieren sich auf gut 40 Millionen Euro. Sie müssten um etwa 40% gekappt werden, da Gehaltsverzicht in dieser Dimension für die meisten Profis kein Thema ist. Bleibt nur ihr Verkauf. Das legen auch die Lizenzunterlagen nahe, die die Hamburger vorige Woche bei der Deutschen Fußballliga eingereicht haben für die zweite Liga. Der HSV ein Absteiger, fragt man sich jetzt. Der Club des Uwe Seeler. Der Dörfelbrüder. Mein Gott, klangvolle Namen tauchen da aus der Vergangenheit auf. Und jetzt geht's runter ins Unterhaus. In Hamburg können Sie sich das noch gar nicht vorstellen. Seit Gründung der Bundesliga ist der Club der einzige, Achtung, der einzige, der immer mit dabei war. Der Dino, der Dinosaurier. Bis heute wärmen sich die Fans an den Erinnerungen an die guten Tage des Vereins Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, als die Mannschaft mehrmals deutscher Meister wurde. Unter dem österreichischen Chefgrantler Ernst Happel zum Beispiel, der ab 1981 Trainer war, gewann der Club 1983 sogar den Europapokal der Landesmeister. Die Ikonen dieser Epoche, wer erinnert sich nicht, Manfred Galls, Uli Stein, Felix Magath, sind auch heute noch allgegenwärtig. Gut, die melancholische Trompete des Herrn Till Brönner spielt da so eine Art HSV-Blues im Hintergrund. Wolkenverhangener Himmel über Hamburg, bange Zukunft, treuende dunkle Wolken über dem Fußballhimmel in Hamburg. Naja, wenn die noch nie in der zweiten Liga gespielt haben seit Gründung der Bundesliga, dann wird es ja langsam mal Zeit, glaube ich, eigentlich. Dann euch Uwe, ne? Nicht uns Uwe. Ja, euch. Uns Uwe doch. Uns Uwe wird das gar nicht gefallen. Der rechtschaffende Uwe, der kann das gar nicht begreifen. Vielleicht schwenken wir um zu ein paar härteren Geschichten des modernen Lebens, der modernen Welt, wenn wir das so nennen dürfen. Ein Bürgerkrieg droht. Verrückte gibt's ja genug. Fanatiker, Clanführer, wie wir letzte Woche festgestellt haben, Oligarchen, NATO-Generäle, russische Militärs, Hedgefondsmanager, IWF-Agenten, Waffenhändler. Alle diese Leute scharren mit den Hufen, um sich auf die Ukraine zu stürzen und da einen Bürgerkrieg loszutreten. Und das natürlich mit unglaublich unabsehbaren Folgen. Die Ukraine ist nicht irgendwas. Die Ukraine ist jetzt nicht das Kosovo, das man so straflos kaputtbomben kann, beziehungsweise eine Ethnie da rausbomben, wo man ungestraft Zigarettenfabriken in die Luft jagen kann, Radfahrer, die über eine Brücke fahren, alles Kriegsverbrechen begangen von der NATO, von unseren politischen Führern, sondern die Ukraine ist schon ein dicker Brocken. Russland liegt da Tür an Tür. Und das wird jetzt nicht so ablaufen. Außerdem ist die Ukraine nicht ein traditioneller Zankapfel des Westens, sondern die Ukraine ist ein slawischer Staat, der immer im Einflussbereich Russlands war. Polizeieinsätze der Kiewer Machthaber in Charkow und Donetsk. Der Oligarch Achmetow bietet sich als Vermittler an. Aus Russland kommen Bestätigungen, dass US-Söldner im Einsatz sind. Ja, Sie haben richtig gehört, US-Söldner, davon erzählt man uns hier nichts. Man sagt ja immer, der Interimspräsident, also nicht der Putschmachthaber, sondern Interimspräsident, der den Regimepräsidenten verjagt hätte. Die NATO ist also voll auf Seiten von Putschisten, von Leuten, die nicht gewählt wurden, sondern die eine gewählte Regierung vertrieben haben. Daran müssen wir erinnern. Nicht, dass uns die neuen Machthaber da sympathisch wären, überhaupt nicht. Nur, wir wollen ein paar Sachen klarstellen, und zwar die Terminologie. Die Kiewer Machthaber, die Putschisten, haben am Montagabend mit einer Antiterroroperation in der Ostukraine begonnen. In Donetsk eroberten Angehörige des ukrainischen Sicherheitsdienstes das am Montag von Demonstranten besetzte Gebäude dieser Behörde zurück. In Charkiw räumten Truppen des Innenministeriums am Montagabend die besetzte Gebietsverwaltung. Etwa 70 der Besetzer wurden nach Angaben der Kiewer Machthaber festgenommen. Wie die Polizei später mitteilte, hatten alle ukrainische Papiere. Dies widerspricht den Kiewer Behauptungen, die Proteste seien durch russische Staatsbürger angeheizt worden. Die Räumung lag nach Aussagen von Augenzeugen in der Hand auswärtiger Einheiten. Die Charkiwer Polizei habe keinen Finger gerührt, berichtete das Internetportal Ukrskranskaja Pravda. In Donetsk nahmen die prorussischen Aktivisten die Proklamation ihrer unabhängigen Republik Donetsk am Dienstag wieder zurück. Heute übrigens wieder weiter angeheizt. Heute schickt Kiew oder macht sich Kiew daran, Truppen hinzuschicken. Mal gucken, wo das darauf hinauslaufen wird. In der Tagesschau in 100 Sekunden hatten wir ja gesehen, dass schwer bewaffnete und entschlossene Kiewer Soldaten sich in Marsch gesetzt haben. Und das Ganze riecht wirklich, das muss man leider sagen, nach Krieg. Ja, wie immer werden ja beide Seiten sagen, oder sagen sie auch, wir sind gezwungen, so oder so zu handeln. Also ich glaube nicht, dass die einen Krieg wollen oder eine kriegische Auseinandersetzung, aber das Problem ist natürlich da, in der Ukraine, je weiter man nach Osten kommt, umso mehr russischsprachige Bevölkerung gibt es da, die eben große Sympathien haben für Russland und Putin, und viele auch ganz klar sagen, wir wollen zu Russland gehören. Nur wenn die versuchen sollten, das irgendwie durchzuziehen, oder wenn die das anstreben, dann ist das natürlich nicht so einfach wie auf der Krim, ja? Weil wenn es darum geht, wenn es um den Osten der Ukraine geht, das wird sich natürlich die neue Regierung in Kiew und der ganze Westen nicht so ohne weiteres schlucken wie die Sache auf der Krim. Ja. Also da ist halt der Knackpunkt der Geschichte. Gewalt herrscht mittlerweile fast überall. Im ukrainischen Parlament, haben wir ja gesehen, hinderten Abgeordnete der faschistischen Svoboda-Partei am Dienstag, die Bilder gingen um die Welt, den Vorsitzenden der ukrainischen Kommunisten, Petro Simonenko, am Reden. Als Simonenko für eine Föderalisierung des Landes eintrat, zerrten ihn die Faschisten von der Rednertribüne. Der Vorfall endete mit einer der zum Ritual gewordenen parlamentarischen Prügeleien und dem Auszug von Kommunisten und Vertretern der Partei der Regionen aus dem Plenarsaal. Das russische Außenministerium hat die Ukraine unterdessen davor gewarnt, durch den Versuch einer gewaltsamen Lösung die Situation zu verschärfen. In einer Erklärung des Ministeriums aus der Nacht zum Dienstag heißt es, in der Ost- und Südukraine versammelten sich Kämpfer der Nationalgarde und des rechten Sektors, also die Faschisten, um die Proteste gewaltsam zu unterdrücken. Sie würden unterstützt durch 150 Söldner der amerikanischen Sicherheitsfirma Greystone, die in ukrainische Polizeiuniformen gesteckt worden seien. Für alle eventuellen Opfer trage Kiew die Verantwortung. Das Problem ist eben, dass diese Putschisten und die Faschisten in der Ukraine das Sagen haben und praktisch die Marschroute bestimmen, bis jetzt immer noch. Während all die friedlichen und hippiemäßigen und alternativen Leute, die sich auf dem Maidan auch versammelt hatten, die ganzen Monate vom letzten Herbst bis eben zum großen Umsturz, dass diese Leute überhaupt nichts mehr zu vermelden haben. Von denen sieht und hört man einfach nichts mehr, zumindest hier in unseren westlichen Medien nicht. Man müsste vielleicht hinfahren und mit diesen Leuten sprechen. Sieht also nicht gut aus für den intelligenten Teil der Bevölkerung. Im Spiegel ist diese Woche ein Interview mit dem Völkerrechtler Bruno Simmer über die Rechtsverstöße Russlands, die Logik Putins und die Fehler der Europäischen Union. Herr Simmer ist 73 Jahre alt und war Richter am Internationalen Gerichtshof in Den Haag und Professor für Völkerrecht an der Ludwig-Maximilianus-Universität in München. Ich möchte diesen Herrn einmal zitieren, um auch einen Eindruck von dieser Seite unseren Hörerinnen und Hörern zu vermitteln. Die Frage des Spiegels hieß: Sie akzeptieren Russlands geostrategische Interessen mit ziemlicher Selbstverständlichkeit. Von dem Völkerrecht sind doch alle Staaten gleich. Simmer: Rechtlich schon, aber politisch ist die Ukraine schlicht nicht so frei wie andere Staaten. Die ukrainischen Revolutionäre haben mit dem Feuer gespielt und sie haben sich die Finger verbrannt. Als 1856 nach dem sogenannten Krimkrieg das Schwarze Meer für neutral erklärt wurde, hat das gerade mal 15 Jahre gehalten. Das militärische Interesse Russlands an der Krim ist zu groß. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Außenminister Frank-Walter Steinmeier hat jetzt gesagt, Zitat, ein NATO-Beitritt der Ukraine kommt nicht in Frage. Solche klaren Worte hätte man viel früher gewünscht. Spiegel: Es ging doch zunächst nur um eine Assoziierung mit der Europäischen Union. Der Westen hat es aber versäumt, gleichzeitig vertrauensbildende Maßnahmen gegenüber Russland einzuleiten. Man hat bei Putin den Eindruck erweckt, man wolle ein Kernstück der ehemaligen Sowjetunion unter westlichen Einfluss bringen. Dabei ist die EU jedenfalls zu forsch und unklug vorgegangen. Auch, dass US-Präsident Barack Obama Russland nun als Regionalmacht bezeichnet hat, passt in dieses Bild. Denn das ist provokant und verkennt die Situation. Wenn so etwas zwischen Bulgarien und Rumänien passiert wäre, hätte man eingreifen können. Bei Russland ist der Westen machtlos. Das heißt, es war klar, das hatten wir hier im Niemandsland auch ein paar Mal betont, dass sobald die Europäische Union da drin ist, der Internationale Währungsfonds, ist der nächste Schritt eben Militärbasen der USA auf dem gesamten Territorium der Ukraine. Das ist der logische nächste Schritt dieses Imperialismus, dieser Maschine, die sich weiter nach Osten vorfressen wird, wenn man das so sagen darf. So wird es einfach kommen. Oder so wäre es gekommen, wenn Russland nicht Njet gesagt hat. Ja, und das Druckmittel, was natürlich Putin in der Hand hat, das hat er ja auch schon angesprochen, sind die Gaslieferungen, ne? Nach Westen, die ganze Europäische Union deckt 15% von ihrem Gasbedarf durch russisches Gas und die Hälfte davon kommt eben durch die Ukraine, ne? Und das wäre natürlich ein großes Problem für den Westen, natürlich auch für Putin, wenn er dann Einnahmeausfälle hätte, ja. Aber das ist halt ein Druckmittel, was auch da ist, was beide Seiten sich überlegen müssen, was da passieren kann. Die letzte Meldung hier auf der Homepage von der ARD, Erstes Deutsches Fernsehen. Neue Sanktionen, neue Gespräche. Die USA haben im Ukraine-Konflikt weitere Sanktionen verhängt. Betroffen sind pro-russische Separatisten und ein Gaskonzern auf der Krim. Trotzdem soll es in der kommenden Woche laut EU zu Krisengesprächen in Genf kommen. Mit Russland, der Ukraine und den USA. Gut, wir werden sehen. Land. viele, viele Jahre her, ich weiß ja. Aller Anfang ist schwer, da hast du dich in mein Leben gedrängt. Wie eine Flutwelle direkt mich überschwemmt. Du kamst unerwartet, doch das war okay. Früher oder später treff ich dich eh, also was soll's. Wir beide kommen schon klar. Ich weiß noch genau, wie neugierig ich damals war. Die ersten Kontakte, Berührung, Adrenalin. Ich fühlte Geborgenheit tief in mir drin, doch du weißt ja. Wie es so ist, erst hab ich dich geliebt, dann gehasst, dann vermisst. Hallo, hier ist die Gabi aus Berlin. Ich sitze gerade am Elefanten und grüße die Leute vom Kontrabanter. Gehasst, vermisst. Geliebt, gehasst, vermisst. Ich habe dich gebraucht, geliebt, gehasst, vermisst. Und immer wusste ich, dass du nicht die Lösung bist für meine Probleme. Große, kleine, dicke Dinge, doch ich war in dich vernarrt. Du raubtest meine Sinne, du hast mich betört. Manchmal völlig verstört, erschreckt, geschockt. Wir haben zusammengehört, nichts konnte uns trennen. Wir waren fast ein Paar, doch irgendwann wurde mir klar, was da geschah. Ich sagte Stopp, hey, so kann's nicht weitergehen. Erst müssen wir uns beide richtig gut verstehen. Du willst viel zu viel, du schränkst mich zu sehr ein. Nur wir beide in meinem Leben ganz allein. Ich hab doch so viel vor, hab so viel um die Ohren. Doch wie sollte ich's mit dir schaffen? Ich war verloren. Wir haben uns viel zu oft gesehen, das war fatal. Du oder ich, die Qual der Wahl. Geliebt, gehasst, vermisst. So kam der Bruch ab, nun habe ich gehasst. Hab dich nie mehr angefasst, mein Geld für dich verpasst. Ich lebe mein Leben, ich bin mein eigener Herr. Naja, nicht so krass, aber so ungefähr. Ich habe dich geliebt, gehasst, vermisst. Das ist auch der Grund, warum du zurückgekommen bist. Ja, jetzt, ha, da bin ich auch bereit. Gereift, älter geworden, du weißt Bescheid. Ich kann dich nun ertragen und mit dir umgehen. Dich als nun ein Teil meines Lebens verstehen. Marianne, komm, bleib wie du bist. In Maßen genossen, geliebt, gehasst, vermisst. Geliebt, gehasst, vermisst. Kurz vor 11 Uhr, Barcelona, Niemandsland, Kontrabanda 91.4 FM, hallo. Wer jetzt erst aus den Federn gekrochen ist und am Frühstückstisch sitzt, bei einer Tasse Kaffee oder einem Fässchen Rum, dem rufen wir zu einem fröhlichen Samstag. Fröhlichen Samstag oder nicht, weil es hängt ja auch davon ab, mit wem man in Federn war. Da, wenn du zum Beispiel als Mann mit einem anderen Mann in Federn warst oder als Frau mit einer anderen Frau, dann hast du heute schon wieder Probleme, wenn du in die Zeitung guckst, da die letzte Äußerung vom Bischof von Malaga. Ach, der heißt übrigens Jesus Catalá, der katalanische Jesus. Also der hat wieder mal davon gesprochen, dass eben die Ehe zwischen Gleichgeschlechtlichen vom Übel ist und dass das eine Erfindung des Menschen ist. Also damit will er wahrscheinlich sagen, dass die heterosexuelle Ehe eine Erfindung von Gott ist. Ne? Und er hat also die homosexuelle Ehe verglichen mit den Beziehungen zwischen einem alten Mann und einem dreitägigen oder dreimonatigen Baby. Oder auch, das ist wie die Beziehung zwischen einem Mann und einem Hund. Ja. Also in dem Fall präsentiert sich der Tag natürlich nicht so schön. Ja, der Bischof, der fromme Mann, der heilige Mann, der sagt halt, was er kann. Wir werden vielleicht später noch auf religiöse Themen zurückkommen, wenn wir im zweiten Teil des Niemandslandes über Kino sprechen. Da läuft nämlich gerade die Arche Noah, Noé, mit Russell Crowe als Vater Noah, als Papa Noah, der da die Arche baut und Mensch und Tiere rettet, Gott praktisch das Versprechen abpresst: Lieber Gott, lass wenigstens ein paar von uns leben, überleben. Na klar, Gott hat die Schöpfung betrachtet und hat gesehen, es war nicht gut getan, ich vernichte jetzt wieder alles. Soweit war es also gekommen. Wenn Gott die heutige Menschheit sieht, vielleicht hat er wieder so Pläne und sagt, gut, ich vernichte jetzt alles. Gucken. Madsen will ja auch Gott spielen, beziehungsweise Superman, und singt uns jetzt Ich rette die Welt. Yeah. Wir hatten vor ein paar Jahren eine Tradition hier im Niemandsland. Lieder übersetzen. Lieder, deutsche Rock oder Pop oder Jazz-Songs. Für alle Hörerinnen und Hörer, die uns gerne hören, viel hören, aber des Deutschen nicht so mächtig sind, dass sie auch immer alles verstehen. Ein Lied, das mir immer sehr gut gefallen hat, ist Die schönen Rosen von Element of Crime. Und ich würde sagen, dieses Lied hören wir uns jetzt mal an. Aber zuvor sagen wir einmal unseren Hörerinnen und Hörern, die nicht so gut Deutsch verstehen, was die Element of Crime bzw. Herr Sven Regener da eigentlich singen. Las Bonitas Rosas, passend auch zum kommenden San Jordi-Tag. Las Bonitas Rosas, die schönen Rosen. Estoy dando vueltas bajo la lluvia como un imbécil. Y tú no estás ahí. Pues vale, entonces no. Lástima por las bonitas rosas. Estoy colgado del teléfono y tú no quieres verme. Pues vale que no. Lástima por las bonitas rosas. Estoy leyendo tus labios como un imbécil y tú no quieres explicar nada. Pues vale, entonces no. Lástima por las bonitas lágrimas. Doy vueltas por mi vida como un imbécil. Y tú ya no estás. Pues vale, entonces no. Solo siento lástima por las bonitas rosas. Lástima por las bonitas rosas. Element of Crime. Ich laufe wie ein Trottel durch den Regen. Du bist gar nicht da. Na dann eben nicht. Ich laufe wie ein Trottel durch den Regen und du bist gar nicht da. Na dann eben nicht. Schade um die schönen Rosen. Schade um die schönen Rosen. Ich hänge wie ein Trottel in der Leitung und du willst mich nicht sehen. Na dann eben nicht. Ich hänge wie ein Trottel in der Leitung und du willst mich nicht sehen. Na dann eben nicht. Schade um die schönen Rosen. Schade. Ich lese wie ein Trottel deine Lippen und du willst nichts erklären. Na dann eben nicht. Ich lese wie ein Trottel deine Lippen und du willst nichts erklären. Na dann eben nicht. Schade um die schönen Tränen. Schade um die schönen Tränen. Ich laufe wie ein Trottel durch mein Leben und du bist nicht mehr da. Na dann eben nicht. Ich laufe wie ein Trottel durch mein Leben und du bist nicht mehr da. Na dann eben nicht. Es ist nur schade um die schönen Rosen. Schade um die schönen Rosen. Weltweit zu hören, auch im Netz unter www.kontrabanda.org und www.niemandsland.kontrabanda.org. nächsten Katastrophen und Meldungen vom heutigen Samstag, dem 12. April 2014. Wahre Arbeit, wahrer Lohn. Das war mal. Ausnahme ist gute Arbeit. Es liegt uns vor, eine DGB-Studie zur Situation Beschäftigter in Deutschland. Unbezahlte Überstunden sind weit verbreitet, Unsicherheit durch Befristung von Arbeitsverträgen und natürlich sind viele Arbeiter und Angestellte unzufrieden mit der Bezahlung, mit dem Lohn. Wahre Arbeit, aber kein wahrer Lohn. Den Beschäftigten bringt die von Ökonomen und Politikern behauptete Erholung auf dem bundesdeutschen Arbeitsmarkt keine Verbesserung. Zu diesem Ergebnis kommt der Index Gute Arbeit, den der Deutsche Gewerkschaftsbund, DGB, am Dienstag für das Jahr 2013 vorlegte. Für die Studie, die zum 7. Mal in Folge erscheint, wurden rund 5.800 zufällig ausgewählte Beschäftigte zu ihren Arbeitsbedingungen befragt. Die Ergebnisse sind ernüchternd. Der Gesamtindex, der sich aus 11 Einzelwerten zusammensetzt, liegt bei 61 von 100 möglichen Punkten. Damit liegt für die Verfasser der Studie die Qualität der meisten Jobs im unteren Mittelfeld. Bis zu einem Wert von 50 Punkten sprechen sie von schlechter Arbeit, die menschenwürdigen Maßstäben nicht entspreche. Von guter Arbeit wird dagegen gesprochen, wenn sie schädigungsfrei ausgeführt werden kann und angemessen vergütet wird. DGB-Vorstandsmitglied Annelie Bundenbach wies bei der Vorstellung des Berichts darauf hin, dass sich der Mittelwert im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert habe. Bei den einzelnen Kriterien gäbe es indes deutliche Unterschiede bei der Bewertung durch die Befragten. Während der Sinn der Arbeit aus der Sicht der Beschäftigten den Spitzenwert von 80 Punkten erhält, liegen die Bereiche Einkommen und Arbeitsintensität im roten Bereich. Frank Bzirske, Vorsitzender der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, betonte, er wolle die Frage nach einem angemessenen Arbeitsentgelt nicht nur als monetäre Größe verstanden wissen. Neben der Frage, ob der Lohn ausreiche, um die Lebenshaltungskosten zu decken, gehe es um mehr. Zitat: Dass für eine Leistung angemessen bezahlt wird, hat in den Augen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sehr viel auch mit Gerechtigkeit und Wertschätzung zu tun und ist ein Kernstück guter Arbeit. Schwerpunkt der Auswertung ist in diesem Jahr die unbezahlte Arbeit. Laut Studie sind bundesweit 17% der Beschäftigten oft oder sehr häufig außerhalb ihrer regulären Arbeitszeiten und zum Nulltarif für ihren Chef bzw. ihre Firma tätig. Weitere 25% erklärten, dies hin und wieder zu tun. Die Angaben der Beschäftigten auf diese Frage lassen erkennen, dass sich nicht wenige Arbeitgeber von ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ohne dass diese je gefragt worden wären, in beträchtlichem Umfang subventionieren lassen, fasste Bzirske die Ergebnisse zusammen. Arbeit zum Nulltarif komme für die Beschäftigten einer Lohnsenkung gleich. Bundenbach erinnert daran, dass eine Verdichtung der Arbeit bis zu einem Maß, in dem sie während der regulären Zeit nicht geschafft werden kann, krank mache, psychisch und physisch. Umso bedenklicher sei deshalb, dass mehr als zwei Drittel der Befragten angaben, dass in ihrem Betrieb keine Maßnahmen zur Gesundheitsförderung angeboten werden. Gewerkschaftsvertreter waren sich einig, dass ein Grund für die unentgeltliche Arbeit der Anstieg prekärer Beschäftigungsverhältnisse sei. Insbesondere befristete Arbeitsverträge und die Notwendigkeit, mehrere Jobs annehmen zu müssen, sorgten bei den Betroffenen für Unsicherheit. Neben einer gesellschaftlichen Debatte, um auf diese Probleme aufmerksam zu machen und die Politik zum Einlenken zu zwingen, sah Bzirske auch die Gewerkschaften in der Pflicht, bei Tarifverhandlungen stärker auf den Verzicht auf sachgrundlose Befristungen zu bestehen. Hören wir mal, was die Kollegen von der ARD in den Nachrichten in 100 Sekunden am heutigen Samstag zu vermelden haben. 12. April 2014, ARD. Vor Tagesschau in 100 Sekunden. USA verschärfen Sanktionen in Ukraine-Krise. Betroffen sind pro-russische Vertreter der Krim und ein Gasunternehmen. Zuvor hatte Russland den Druck wegen unbezahlter Gasrechnungen der Ukraine erhöht. Zur Lösung der Krise wollen sich kommende Woche Vertreter der USA, EU, Ukraine und Russland in Genf treffen. Außenminister Steinmeier beteiligt sich an Treffen zur atomaren Abrüstung. Im japanischen Hiroshima beraten 12 Staaten über den Atomwaffensperrvertrag. Mehr als 180 Länder haben den Vertrag bereits unterzeichnet. Mutmaßliche Atommächte wie Israel, Nordkorea, Pakistan oder Indien nehmen allerdings nicht teil. USA dementieren Heartbleed-Vorwürfe. Sie widersprechen Medienberichten, wonach der Geheimdienst NSA die Sicherheitslücke in der Computerverschlüsselung seit 2 Jahren systematisch genutzt haben soll. Die deutschen Internetnutzer wurden erst vor einigen Tagen über die Schwachstelle bei der Datenübertragung informiert. Ausschreitungen nach Räumung besetzter Gebäude in Rio de Janeiro. In der brasilianischen Stadt ist es zu Straßenschlachten gekommen, nachdem die Polizei mehr als 5000 Menschen aus ihren Häusern vertrieben hatte. Ein Gericht hatte die Räumung der Gebäude verfügt. 30. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Zum Auftakt besiegte Schalke am Abend Eintracht Frankfurt mit 2:0. Meier und Farfan erzielten die Tore für die Gelsenkirchner. Damit festigte das Team von Trainer Keller den 3. Tabellenplatz. Das Wetter anfangs im Norden hier und da Nebel, sonst mal Sonne, mal Wolken. Im Süden und Osten vereinzelt Schauer. Am Abend im Nordwesten etwas Regen. Höchstwerte von 9 bis 22 Grad. Also sehr warm in Deutschland, genau wie hier. Temperaturen weit über 20 Grad mittlerweile. Berlin, 7 Wochen nach der Erschießung von Demonstranten in Kiew, wachsen nach Informationen des ARD-Magazins Monitor Zweifel an der offiziellen Version der Ereignisse. Die ukrainische Regierung und Staatsanwaltschaft machen eine Einheit der inzwischen aufgelösten Sonderpolizei Berkut, das heißt Steinadler, für die Morde verantwortlich. Die Vorgänger hatten zum Sturz der Regierung von Viktor Janukowitsch geführt. Bei den Protesten waren an mehreren Tagen insgesamt rund 100 Menschen getötet worden. Allein am 20. Februar starben mehr als 30 Menschen. Laut Monitor in seiner Sendung vom Donnerstagabend bezweifelt ein an den Untersuchungen beteiligter Ermittler die Version von der Alleinschuld der Berkut. Meine Untersuchungsergebnisse stimmen nicht mit dem überein, was die Staatsanwaltschaft in Kiew in der Pressekonferenz erklärt hat. Auf Videos sei zu erkennen, dass Oppositionelle auch vom Hotel Ukraine aus beschossen wurden, das in der Hand der Oppositionellen gewesen sei, beziehungsweise der Neonazis. Ein Augenzeuge bestätigt das. Ein Amateurmitschnitt des Funkverkehrs von Scharfschützen lege zudem nahe, dass verschiedene Gruppen von Scharfschützen geschossen hätten. In dem Hotel hatten sich auch zahlreiche Medienvertreter eingemietet. Anwälte von Verwundeten beklagten laut dem Bericht, dass ihnen die Ergebnisse der Ermittlungen vorenthalten würden. Wir haben nicht gesagt bekommen, welcher Typ Waffen verwendet wurde, wir bekommen keinen Zugang zu den Gutachten, wir bekommen die Einsatzpläne nicht, sagte ein Anwalt demnach. Die Staatsanwaltschaft sei parteiisch. Zum gleichen Problem, aber jetzt nicht Ukraine, sondern hier, weil du sagst, die Staatsanwaltschaft ist parteiisch. Das ist halt so, das ist auch in Spanien so, wieder eine kleine Anekdote hier. Also wie überall gibt es hier auch SOS-Rassismus. Und die haben jetzt untersucht Anzeigen wegen Ausländerfeindlichkeit und Rassismus. Und jetzt kommt raus, 40% dieser Anzeigen gehen gegen Polizeibeamte. Okay, von den Anzeigen wiederum generell gibt es nur 9% Verurteilungen dann am Ende. Aber wenn man jetzt guckt, wie viel Polizisten verurteilt werden, dann reduziert sich das auf 0,0001%. Warum? Weil jetzt tatsächlich einmal ein Polizist verurteilt wurde, und zwar einer von der Stadtpolizei, das allerdings schon vor 7 Jahren passiert, und jetzt wurde er verurteilt. Also diese Parteilichkeit existiert überall. Ja. NATO, 65 Jahre nach ihrer Gründung, zeigt sich die NATO aggressiv wie ehedem. Weitere Aufrüstung und verstärkte Präsenz in West wie Ost. Die NATO könnte und sollte 65 Jahre nach ihrer Gründung endlich in Rente gehen. Stattdessen tobt sie sich in einem späten zweiten Frühling aus. Dass dabei ein SPD-Politiker in der Öffentlichkeit geradezu tollkühn vorprescht, während die CDU sich betont zögerlich gibt, kann nach dem Luftkrieg gegen Jugoslawien im Frühjahr 1999, der Rolle der Schröder-Fischer-Regierung beim Einstieg in die Afghanistan-Intervention im Dezember 2001 und den rot-grünen Angriffen gegen Guido Westerwelle wegen der deutschen Nichtbeteiligung am Libyen-Krieg kaum noch jemand verwundern. Der verteidigungspolitische Sprecher der SPD, ein gewisser Herr Rainer Arnold, fordert einem Bericht von Spiegel Online zufolge eine strategische Neuausrichtung der deutschen Militärpolitik. Naja, ich habe dir mal so eine Adolf-Stimme gemacht, damit man weiß, in welchen Dimensionen wir uns hier eigentlich bewegen. Dazu gehören unter anderem der verstärkte Aufbau, Achtung, von Panzertruppen, die hat man gerade abgebaut, die Beschleunigung der Kriegsbereitschaft westlicher Land- und Luftstreitkräfte, die schnellstmögliche Entwicklung eines gemeinsamen europäischen Drohnenmodells und die Wiederaufnahme der zeitweise ausgesetzten Arbeiten an der Überwachungsdrohne Eurohawk. Insgesamt ein pralles Geschenk für die deutsche Rüstungsindustrie, die sich bei ihrem eifrigen Lobbyisten vermutlich entsprechend bedanken wird. Mit einem Scheck bzw. einem Koffer voller Geld. Angesichts dieser forschen Forderungen gibt sich der Vorsitzende der Bundestagsfraktion der Union, Volker Kauder, zurückhaltender. Die aktuelle Situation der Krim-Krise hat auf die Rüstungsprojekte der Bundeswehr null Einfluss, erzählte er dem Spiegel. Dass dies zutrifft, ist allerdings kaum anzunehmen. Trotzdem hat Kauders Wort Gewicht, denn es ist bekannt, dass er oft ausspricht, was seine Kanzlerin möchte oder in die Debatte werfen will. Unterdessen macht US-Verteidigungs- bzw. Kriegsminister Chuck Hagel in Ostasien darauf aufmerksam, dass Russland nicht der einzige und auf lange Sicht vielleicht nicht einmal der wichtigste Feind der NATO ist. Viel Feind, viel eher. Bei einem Besuch in Tokio begrüßte er am Sonntag die Absicht der japanischen Regierung, den Grundsatz der ausschließlichen Selbstverteidigung, der nach dem Zweiten Weltkrieg in der Verfassung verankert wurde, abzuschaffen. Also auch die Japaner sollen ran, sollen das Töten lernen, wie man von Deutschland gefordert hat, und sollen auch jetzt Truppen mit in Kampfeinsätze schicken, außerhalb ihres Territoriums. Dieses Prinzip hindert Japan gegenwärtig noch daran, seine Soldaten zu Kampfeinsätzen im Ausland einzusetzen. Eine Verfassungsänderung würde auch den Weg Japans zum Anschluss an die NATO öffnen. Hagel, der am vergangenen Montag, Gespräche in Peking führte, bestätigte in Tokio, dass für die von Japan besetzten, aber von China beanspruchten Senkaku- oder Diaoyu-Inseln die US-amerikanische Beistandspflicht gelte. Das heißt, wer unsere Inseln in Japan angreift, der greift auch die USA an. So einfach sagen die das. Er kündigte außerdem die Stationierung zweier weiterer Kriegsschiffe in japanischen Gewässern an, wodurch deren Zahl auf 7 erhöht würde. Neben Luftabwehrraketen tragen diese Zerstörer auch Cruise-Missiles, mit denen China beschossen werden könnte. Vielleicht noch ein paar Worte zur NATO. Die NATO wurde am 4. April 1949 von 12 Staaten gegründet. In den folgenden 49 Jahren traten lediglich 4 neue Mitglieder dem Bündnis bei, darunter die Bundesrepublik Deutschland im Mai 1955. Als sich im Juli 1991 die Warschauer Vertragsorganisation Warschauer Pakt auflöste, wäre es für die westliche Militärallianz höchste Zeit gewesen, in den Ruhestand zu gehen. Stattdessen wurden seit März 1999 12 osteuropäische Staaten in die NATO aufgenommen, darunter 3 ehemalige Republiken der Sowjetunion. 3 weitere Länder, die früheren jugoslawischen Teilrepubliken Montenegro, Bosnien, Herzegowina und Mazedonien, stehen auf der letzten Stufe vor dem Beitritt. Das heißt, was damals zwischen Gorbatschow und, glaube ich, Papa Bush war es, ausgehandelt wurde, nämlich die NATO nicht nach Osten zu erweitern, wenn man den Deutschen praktisch die DDR zurückgibt und wenn man auch den Warschauer Pakt aufmacht. An diese Geheimabsprachen hält sich natürlich kein Schwein. Im Gegenteil, sobald da die Gelegenheit ist, zischen da NATO-Waffen und NATO-Truppen rein und natürlich auch der IWF mit seinen zweifelhaften Geldgeschenken. Werfen wir mal einen Blick in die Internetpresse. Da haben wir eine Meldung zum Thema Schnüffel-, Spitzel-, Abhör- und Ausspähskandal. Befragung vor NSA-Ausschuss. Snowden hat mittlerweile gesagt, er käme bedingungslos nach Deutschland, um auszusagen. Edward Snowden hat auf die Debatte um seinen Auftritt als Zeuge vor dem NSA-Untersuchungsausschuss reagiert. Gegenüber NDR und Süddeutscher Zeitung ließ Snowden über seinen Anwalt Wolfgang Kalleck mitteilen. Zitat, ich bin gerne bereit, vor dem Untersuchungsausschuss auszusagen und knüpfe dies grundsätzlich an keine Bedingungen. In einem Brief an den Vorsitzenden des NSA-Untersuchungsausschusses, Patrick Sensburg von der CDU, unterstreicht Kalleck diese Offenheit. Er schreibt aber auch, dass eine Vernehmung Snowdens mit praktischen und rechtlichen Problemen verbunden sei. Er sei als Anwalt Snowdens bereit, dies mit dem Ausschuss zu gegebener Zeit vorab zu erörtern. Zu welchen Sachverhalten Snowden sich wie detailreich äußern kann, könne vorab nicht mitgeteilt werden. Das werde auch unter dem Eindruck drohender Strafverfolgung mit ihm beraten werden. Auch wieder zum gleichen Thema eine kleine Nachricht von hier. Wenn es um Bespitzelungen geht und so, NSA, aber natürlich hier unsere Regierung, die PP-Regierung, die wollen ja auf den Weg bringen, dieses Ley de Seguridad Ciudadana, also ein neues Gesetz zur Rechts, zur Sicherheit der Bürger. Und das Letzte, was ich jetzt auf den Tisch bringe, ist, dass sich in Zukunft jeder identifizieren muss oder identifiziert werden muss, wenn er irgendwo in ein Cybercafé reingeht, in so ein Internetcafé. Ja, oder wenn dann der Besitzer davon das nicht macht, die Leute nicht identifiziert, dann kann man Bußgeld kriegen bis zu 60.000 Euro. Ja, die sind nicht kleinlich mit ihren Bußgeldern. Ne? Wer vom Parlament demonstriert, Bußgelder bis zu 300.000 Euro. Und wer das eben macht, 60.000 Euro. Die hauen den Leuten direkt eine Riesenkeule auf den Tisch, damit ja keiner aufmuckt. Überwachungs- und Polizeistaat formiert sich immer stärker. Kommen wir zurück zu Snowden. Snowdens Position innerhalb der NSA. In dem Brief wird auch Snowdens Position innerhalb dieser Spitzelorganisation NSA beschrieben. In seiner Funktion als technischer Berater und operativer Analyst habe er mit führenden Angestellten der CIA und der NSA zu tun gehabt, behauptet er. Er sei persönlich mit der Leitung und Durchführung von Massenüberwachungsmaßnahmen befasst gewesen und habe damit eine innerhalb der US-Geheimdienststruktur einzigartige berufliche Stellung innegehabt. Der Vorsitzende des NSA-Untersuchungsausschusses, Patrick Sensburg, sieht sich durch das Schreiben von Snowdens Anwalt in seinem Vorgehen bestätigt. Es unterstreiche die rechtlichen und praktischen Probleme einer Vernehmung Snowdens, so Sensberg in einem Schreiben an Rechtsanwalt Kalleck. Daher habe der Ausschuss mehrheitlich eine gutachterliche Stellungnahme von der Bundesregierung gefordert. Der NSA-Ausschuss hatte gestern mit den Stimmen der Koalition beschlossen, die Entscheidung über eine Snowden-Vernehmung auf Mai zu vertagen. Die Opposition aus Linkspartei und Grünen reagierte verärgert und vermutet eine Verzögerungstaktik. Die Koalitionsparteien wollten vor der geplanten US-Reise von Bundeskanzlerin Angela Merkel auf Zeit spielen. White House, President Obama. Klingelstreich. Wie wir vor ein paar Monaten auch schon gesagt hatten, zu diesem Thema, Snowden wird wahrscheinlich nicht persönlich in die Bundesrepublik kommen, weil die CIA ihn da sofort festnehmen, greifen oder auch auf andere Weise unschädlich machen kann, liquidieren. Eine Drohne wird ihn wahrscheinlich dann in die Luft jagen oder ein Hubschrauberunfall oder irgendwas. Das ist die eine Möglichkeit. Wenn die Bundesrepublik offiziell Anklage erhebt, sie müssen ja nun langsam mal jemanden anzeigen, dann versauen sie sich die Beziehungen zu den USA. Wer hat schon mal gewagt, einen US-Geheimdienstmann auf deutschem Boden anzuzeigen? Das wäre eine Majestätsbeleidigung. Diese Leute sind immun. Und die Germans, die Crowds, sollen da gefälligst die Fresse halten. Nach dem Motto, wir sind immer noch eine Besatzungsmacht. Vergesst das nicht. Und natürlich, Angst haben sie auch. Das heißt, die Regierung hat Angst, sich ganz mit den USA zu versauen. Die werden zwar bespitzelt und beleidigt und gedemütigt, weil so eine Bespitzelung ist eine Demütigung, ist eine Verarschung. Es ist, als packt einen jemand tagelang und jahrelang ständig an den Sack. Und man muss dazu lächeln und sagen, Wir stehen fest zu unserem sackhaltenden, sackgreifenden Bündnispartner. Wenn ich das mal so formulieren darf, meine Damen und Herren. Obwohl man bei Angie nicht von Sack sprechen kann, aber da könnte man andere Metaphern ins Feld führen, die wir hier jetzt nicht vorbringen. Der NSA-Ausschuss wird über eine mögliche Befragung des früheren Geheimdienstmitarbeiters Snowden im NSA-Ausschuss wird dann noch gestritten. Grüne und Linkspartei fordern die Vernehmung. Union und SPD bezweifeln einen Erkenntnisgewinn. Die wollen gar nichts mehr davon wissen. Der CDU-Politiker Binninger gab den Streit darüber als Grund für seinen Rücktritt als Ausschussvorsitzender an. Und jetzt kann man hier abstimmen auf der ARD-Homepage. Da ist jetzt die Frage, was meinen Sie? Sollte der NSA-Untersuchungsausschuss Snowden befragen? Da kann man stimmen, ja, nein oder dazu habe ich keine Meinung. Ich drücke mal hier für Niemandsland auf den Ja-Knopf, auf den Ja-Button, mache Stimme abgeben und gehe jetzt mal auf die Auswertungsseite. Und da haben wir 16.914 Ja-Stimmen. Das sind 83,5% sind dafür, dass Snowden von dem deutschen NSA-Untersuchungsausschuss befragt werden soll. Nein, sind nur 15%, 3038 Stimmen. Und dazu habe ich keine Meinung oder eine andere Meinung, sind nur 1,5301. Insgesamt wurden schon über 20.000 Stimmen abgegeben. Niemandsland ist mit dabei. Kommen wir zum Internetportal der Jungen Welt. Da gibt es ein Foto von ukrainischen Soldaten. Putschisten marschieren, Ukraine Ultimatum an sogenannte Separatisten in Donetsk und Lugansk abgelaufen. Gerüchte über Truppenmobilisierung durch Kiew, weitere Angriffe auf Kommunisten. Da werden ständig Parteibüros von der Kommunistischen Partei der Ukraine gestürmt und Leute zusammengeschlagen. Dann gibt es auf der Diskussionsseite der Jungen Welt im Schwerpunkt das Thema, wer hier spioniert, muss ausgewiesen werden. Die Bundesregierung darf sich US-Überwachung nicht länger bieten lassen, Snowden-Anhörung notfalls gerichtlich erzwingen. Da gibt es ein Gespräch mit Herrn André Hahn. André Hahn ist von der Partei Die Linke und ist Mitglied des Parlamentarischen Kontrollgremiums des Bundestages. Zitieren wir einmal kurz aus seinem Interview. Sie sind stellvertretendes Mitglied im kürzlich eingerichteten NSA-Untersuchungsausschuss des Bundestages. Welche Erwartungen haben Sie an die Arbeit dort? Zitat. Ich hoffe, dass es gelingt, zumindest ein Licht auf das Dunkel, in das Dunkel der Aktivitäten ausländischer Geheimdienste in Deutschland zu bringen. Die öffentliche Verunsicherung ist groß. Gerade deshalb ist es die Pflicht der Abgeordneten, die in Rede stehenden Sachverhalte so weit wie möglich aufzuklären. Martina Renner als Obfrau der Linken und mir geht es dabei auch darum zu klären, inwieweit deutsche Dienste von den Vorgängen wussten oder gar den US-Geheimdienst NSA bei rechtswidrigen Aktivitäten unterstützt haben. Frage, es ist eine Binsenweisheit, Geheimdienste arbeiten im Geheimen. Woher nehmen Sie die Hoffnung, Licht ins Dunkel bringen zu können? Dazu sagt Herr Hahn, ich war als Landtagsabgeordneter in Sachsen in mehreren Untersuchungsausschüssen und habe daher keine Illusionen, was ein solches Gremium leisten kann. Wir können gemeinsam mit den Grünen zwar die Herbeiziehung von Akten durchsetzen, doch ob die Geheimdienste oder das Kanzleramt auch wirklich alle Unterlagen herausrücken, können wir nicht prüfen. Die Opposition kann zwar Zeugenladungen durchsetzen, aber wenn diese Zeugen im Ausschuss gehört werden, entscheiden die Koalitionäre von CDU, CSU und SPD. Gehen Sie tatsächlich davon aus, dass die deutschen Behörden Snowden einreisen lassen und gewillt sind, seine Sicherheit zu garantieren? Dazu, Herr Hahn, nach den jüngsten Äußerungen verschiedener Regierungsvertreter muss man in der Tat sehr skeptisch sein. Der SPD-Chef und jetzige Vizekanzler Gabriel hatte im Juli 2013, damals noch in der Opposition, die Forderung erhoben, dass Snowden in Deutschland aussagen müsse und aufgrund der damit verbundenen Gefährdung in ein Zeugenschutzprogramm aufgenommen werden solle. Heute ist davon keine Rede mehr. Im Gegenteil, Herr Gabriel äußerte kürzlich in einer Diskussion mit Schülern, dass Deutschland schlicht zu klein sei, um Edward Snowden dauerhaft vor einem Zugriff der Amerikaner zu schützen. Das ist nicht nur ein Armutszeugnis, sondern ein regelrechter Offenbarungseid der Bundesregierung. Deutschland ist zu klein, die können gar nichts machen. Da kommt der große Bruder USA und haut denen direkt was auf die Mütze. Muss man ja sogar noch dankbar sein dafür, dass er das wenigstens sagt und zugibt und nicht sagt, das wäre falsch. Sagt nur, es wäre kontraproduktiv. Also vielen Dank, Herr Gabriel, dass Sie so ehrlich sind. Ja, damit kommen Sie ja nicht mehr durch. Das haben Sie ja im letzten Herbst noch behauptet. Im letzten Sommer hatten wir auch hier im Niemandsland zitiert. Da haben Sie gesagt, es bringe nichts. Man müsse Schaden von der Bundesrepublik abwenden. Man müsse jetzt aufrechnen, was ist größer, der Nutzen einer Snowden-Befragung oder der Schaden, den eine Snowden-Befragung in den Beziehungen zwischen den Staaten Deutschland und USA anrichten könnte. Und da gibt es auch einen Paragraphen im Strafgesetz, der eventuellen Gerichten da einen Spielraum lässt, einfach zu sagen, machen wir nicht, wollen wir nicht, der Schaden ist zu groß für die Bundesrepublik. Wir können ja mal fantasieren. Stell dir vor, der kommt, sagt aus und durch seine Aussagen und seine Informationen gelingt es dann zu beweisen, dass Obama kriminell ist, und dann wird Herr Obama verurteilt. Und dann könnte man dem Snowden das Bundesverdienstkreuz geben, nicht wahr? Ja, das wäre, als würde man sagen, eine gerechte Welt ist möglich. Weil hier in Spanien, der wurde natürlich auch abgehört, hier der Rajoy. Also hier heißt es natürlich nicht Bundesverdienstkreuz, sondern goldene Medaille für politische Verdienste. Ja? Und wenn man das so hört, denkst du dann, wer kriegt also sowas? Also Leute wie Snowden könnten das kriegen, oder die, die sehr dazu beigetragen haben, der Polizei zu helfen, beziehungsweise Polizisten, natürlich normalerweise höhere Chargen. Und jetzt weißt du, wer die letzte bekommen hat, jetzt vor einem Monat, glaube ich. Irgendeine Guardia Civil-Type oder was? Nee, nee. Ne? Die heilige Jungfrau Maria der Liebe hat diese Medaille hier bekommen. La Medalla de Oro al Merito Policial. Und jetzt danach befragt der Innenminister, wie er darauf kommt, wie das möglich ist. Ja, weil man bei der heiligen Jungfrau Maria der Liebe genau die gleichen Werte findet wie bei der Polizei, nämlich Solidarität und Hingabe und Aufopferung. Ist das nicht fantastisch? Ja, das ist, könnte man sagen, Nationalkatholizismus pur, wie er im faschistischen Buche steht und wie der auch hier gepflegt wurde unterm Frankismus. Das ist also alter, stinkender, ranziger Klebstoff, der da nochmal aus der Mottenkiste geholt wird und in die Presse gekleistert wird, beziehungsweise in die Medien. Das ist auch nicht, ich finde es recht ekelhaft. Das ist so nicht etwas. Der erste Fall, ja. Schon vor 2 Jahren oder so hat die Regierung das Großkreuz verliehen, das Großkreuz der Guardia Civil verliehen an die heilige Jungfrau Pilar. Das ist ja der Schutzheilige von der Guardia Civil. Also die können auch Orden und Medaillen kriegen, die Jungfrauen. Aber ist ja auch klar, ich meine, die unter sich, die geben sich da gegenseitig Medaillen, die schieben sich die Posten zu. Das ist genauso, als würde man sagen, der Besitzer des Yachtclubs, der Multimillionär, hat seinem Freund, dem Unternehmerverband, die goldene Ehrennadel des Yachtclubs verliehen und so weiter. Das schreiben die dann in der Presse. Das sind Nullmeldungen eigentlich. Das ist völliger Blödsinn. Damit werden wir uns niemals beschäftigen. Wir würden natürlich auch unsere Medaillen anderen Leuten verleihen als diesem rechtsradikalen Gesindel. Gut, meine Damen und Herren, ich beende hiermit offiziell den Katastrophenblock. Oder hast du noch ein schönes Thema, was wir hier noch in die Debatte werfen sollten? Ja, vielleicht noch heute oder beziehungsweise dieses Wochenende gibt es in Berlin, glaube ich, ja, einen Kongress der Antifa, und da also aus ganz Deutschland kommen da die Aktivisten dahin. Unter dem Titel Antifa gibt's sie noch oder Antifa in der Krise. Da wollen die also über ihre eigene Situation diskutieren. Und Nun muss man ja sagen, die haben ja in den letzten Jahren wirklich gute Arbeit geleistet, ja. Und diese ganze Antifa-Bewegung hat sich ausgebreitet, auch in kleinere Städte. Und nur, was die geschafft haben, auch, sagen wir, diese rechte Scene mindestens auf der Straße ein bisschen klein zu kriegen, die also Gegendemonstrationen organisiert oder Dresden letztes Jahr und solche Sachen. Und also auf diesem Niveau erste Sahne, nur eben, wenn es dann um das Anwachsen der rechtsradikalen Geschichten insgesamt geht, also wie in anderen Ländern in Europa auch, wo jetzt nicht mehr so rechtsradikale Skinheads nur oder die NPD auftreten, sondern auch, weiß ich, zum Beispiel Nachbarschaftsvereinigungen, die sich dagegen wehren, dass ein Flüchtlingsheim aufgestellt werden soll, also wo nicht direkt diese Nazi-Strukturen auftreten oder überhaupt diese neue Partei da jetzt, AfD, ne, wie man sich denen gegenüber verhalten soll. Also darüber wollen sie jetzt diskutieren an diesem Wochenende. Sind wir mal gespannt, was dabei rauskommt. Atención, aquí habla Niemandsland. Una voz libre en un mundo poco libre. 91.4 de la FM, contrabanda. Exigimos el cese inmediato de la guerra de los gobiernos contra sus pueblos. Vielleicht noch ein paar kurze Meldungen aus der Internetzeitung des Greenpeace-Magazins. Da heißt es: Japan, Ausstieg aus dem Ausstieg. 3 Jahre nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima setzt die Regierung in Tokio erneut auf Atomkraft. Die ersten Meiler sollen wieder hochgefahren werden. Also, wenn man sagt, der Mensch ist das einzige Tier, das zweimal über den gleichen Stein stolpert und sich auf die Fresse legt. Die japanische Atomindustrie ist das Tier, das sich wahrscheinlich die nächsten 100.000 Male auf die Fresse legt. Thema Biotechnologie, Bundesländer gegen Genpflanzen. Die EU will den Anbau des Genmaises 1507 zulassen. Nun machen die Bundesländer Front gegen genmanipulierte Pflanzen. Das Zulassungsverfahren wurde offenbar massiv von der Industrie beeinflusst. Thema Eier. Nicht die Eier, an denen die NSA die deutsche Regierung gepackt hält, sondern Eier, die wir vom Geflügelhof kaufen und dann essen. Das deutsche Tierschutzbüro strengt eine Klage gegen die Warenhauskette Marktkauf an. Ihre Werbung für Eier aus Bodenhaltung täusche die Verbraucher. Stimmt nämlich alles gar nicht. Noch einmal Thema Atomkraft. Umweltschützer hatten seit Jahren gegen die Ausbaupläne für das tschechische Atomkraftwerk Temelin protestiert. Nun liegt das Projekt auf Eis, weil es sich nicht mehr rentiert. Dann immer weiter Suche nach Endlager. Man weiß natürlich überhaupt nicht, wohin mit diesem fürchterlichen Atommüll. Was machen wir damit? Der wird für die nächsten 80.000 bis 150.000 Jahre strahlen. Wo soll man das eigentlich lagern? Und wer bewacht das die nächsten 150.000 Jahre? Jedenfalls gibt es hier eine Meldung. Union, SPD und Grüne bestätigen heute die Einsetzung der Endlagerkommission. Umweltverbände stellen Neuanfang in Frage. Dann, wie gerade gesagt, Streit um Snowden-Anhörung, überraschender Rücktritt kurz nach der ersten Sitzung des Vorsitzenden des NSA-Untersuchungsausschusses. Da wird jetzt ordentlich spekuliert, was auch hinter den Kulissen noch alles so passiert, beziehungsweise womit die Amerikaner den Deutschen eigentlich drohen. Das erfährt man ja auch nicht so schnell. Die Bundesregierung erwägt einen Ausstieg aus der milliardenschweren Förderung von Kohlekraftwerken im Ausland. Umweltschützer hatten dies seit langem gefordert. Zahl der Flüchtlinge steigt. Im Rahmen der Seenotrettungsaktion Mare Nostrum hat die italienische Marine in den vergangenen 48 Stunden rund 4.000 sogenannte Boat People vor der süditalienischen Insel Lampedusa aufgegriffen. Seit Jahresanfang sind nun mehr als 15.000 Flüchtlinge an Italiens Küste angekommen. ein unglaubliches Drama. Es heißt auch, dass Hunderttausende in der Wüste von Libyen und in Nordafrika warten auf die Überfahrt. Dann Achtung, alle Leute, die sich jetzt Schuhe kaufen oder Lederjacken, Schuhe, Taschen, Handschuhe, viele Lederprodukte sind mit Chrom 4 belastet. Jetzt muss der Online-Händler Zalando 1500 Schuhe zurückrufen. Die Chemikalie ist eines der größten Probleme der Lederindustrie, wie das Greenpeace-Magazin in seiner neuen Ausgabe berichtet. Also, wenn es geht, beim Schuhkauf sich erstmal erkundigen, wie viel giftiges Chrom ist eigentlich im Leder. Nachher hat man Ekzeme und irgendwelche gefährlichen Ausschläge an den Füßen oder die Nägel faulen den Leuten ab und man weiß gar nicht warum und denkt, habe ich vielleicht was Falsches gegessen? Nein, die Sauerei ist im Leder. Zum Thema Menschenrechte vermeldet das Greenpeace-Magazin, Gewalt gegen Roma nimmt zu. Früher hießen die Zigeuner. Zum internationalen Roma-Tag beklagen Menschenrechtsorganisationen die zunehmende Gewalt gegen Roma in Europa. Deutschland müsse die Diskriminierung als Fluchtgrund ernst nehmen. Was man natürlich oft nicht tut. Everybody out there, you're listening to Niemann's Land, 91.4 FM Contrabanda, Barcelona, a free voice in a world of little freedom. Ein bisschen später angefangen. Eigentlich ist es schon 11:45. Die Studiouhr geht wieder. Da haben sich die Leute hier große Mühe gegeben, riesige Reparaturarbeiten ausgeführt. Jemand musste auf eine Leiter steigen, die Uhr erstmal abhängen, dann umdrehen, am Uhrzeiger drehen, eine neue Batterie einsetzen, aber erstmal die alte rausnehmen. Also ein Haufen Arbeit ist hier passiert im Studio. Jetzt hängt die Uhr und der Sekundenzeiger bewegt sich. Es ist 11:45. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wenn wir ein bisschen später angefangen haben, können wir ja dafür wieder ein bisschen früher aufhören. Oder? Nein, wir werden ein bisschen länger machen. Zwei Themen. Wir haben noch ein Thema Kino, Noah. Ja, jetzt werden manche die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Noah ist doch kommerzielles Kino, warum lässt der Niemandsland-Freak sich da auf sowas ein? Aber ich habe mir vorgenommen, mir diesen Film jetzt über die Osterfeiertage anzusehen. Ostern ist ja nun mal Bibelfilmzeit. Wir haben ja früher auch Ben-Hur gesehen und Quo Vadis und diese ganzen Bibelschinken. Ich weiß nicht, ob du die auch gesehen hast als Jugendlicher. Ja, ja. Ne, mit den Sandalen und Muskeltypen. Und das sind natürlich spektakuläre Sachen. Gott sah, dass es falsch war, schreibt der Spiegel. Kino. Die Hollywood-Bibelverfilmung Noah zeigt die Verzweiflung des Schöpfers über sein Geschöpf, der Mensch. Und der Mensch geriet schlechter, als er hofft. Ich habe den Film ja noch nicht gesehen, aber bevor wir vielleicht ein paar kleine Auszüge aus einer Kritik verlesen, hören wir uns erstmal den Trailer an. Der ist ziemlich spektakulär. Das beginnt mit einer Art Fracking-Szene. Da hört man ein Geräusch, die Erde tut sich auf. Achtung! Er will die Welt vernichten. Und es gibt keinen Ausweg. Die Menschen säten Gewalt und brachten Schlechtes über die Welt. Darum muss man uns auslöschen. Die Sintflut kommt. Wir bauen ein Schiff für die Unschuldigen. Mutter! Was ist? Da! Was willst du? Hast du wirklich gedacht, du könntest dich darin vor mir schützen? Es geht nicht um den Schutz vor dir. Ich stehe hier mit meinen Leuten und du bist allein und willst dich mir widersetzen. Ich bin nicht allein. Wenn sie kommen, kommen sie verzweifelt und in großer Zahl. Alles, was da keucht und fleucht. Bedenke nur, er wählte dich nicht ohne Grund. Entert die Arche! Es liegt in deinen Händen, Noah. Es fängt an. Also wir sehen hier Bilder, die erschlagen einen richtig. Unglaublich, meine Damen und Herren, was da an Wassermassen auf Noah einströmt. Auf Russell Crowe. Okay, der Film läuft hier an in den Kinos. Man kann jetzt reingehen und ihn sich angucken. Es ist ein Film von Herrn Darren Aronofsky mit Russell Crowe, Emma Watson und Jennifer Connelly in den Hauptrollen. Ich weiß nicht, Werner, hat dich dieses kleine Video angeregt? Doch. Fast dir das aufgeregt. Nee, also man kann reingehen, aber ich glaube, man muss nicht reingehen, weil die allermeisten Leute, die sich das angucken, die kommen dann raus und sind wieder überzeugt von der Größe und der Allmacht unseres Herrgotts. Und also wenn du reingehst, pass auf. Glaubst du, ich laufe da Gefahr, von den ja. praktisch politisiert zu werden, religiosisiert zu werden? Islamisten behaupten, der Film verstoße gegen das Bilderverbot dieser Religion. Quatsch, Quatsch. Noah sei ein Prophet und dürfe deshalb nicht dargestellt werden. Ebenfalls Quatsch. Einige Staaten wie Katar, also Barca, der Barca-Staat Katar oder Bahrain haben einen Boykott ausgerufen. Andere wie Pakistan könnten folgen. Dabei ist im Koran nichts von einem Bilderverbot zu sehen bzw. zu lesen. Also alles Quatsch, die behaupten das einfach. Wie immer geht es den Eiferern nur darum, ihren Anspruch auf kulturelle Dominanz zu markieren. Der wirtschaftliche Schaden, den diese Islamisten anrichten, ist gering, schreibt der Spiegel, kaum der Rede wert. Der neue Noah-Film der vergangenen Woche, da kam er nämlich in die Kinos, der startete vergangene Woche, bietet durchaus Stoff für eine ernsthafte Auseinandersetzung, nur in einem anderen Sinne, als christliche oder muslimische Fundamentalisten meinen. Der Regisseur Darren Aronofsky hat sich mit Kinoerfolgen wie The Wrestler oder Black Swan einen Namen als ambitionierter Filmemacher gemacht. Wie ernst es ihm mit seinem neuen Werk ist, zeigt sich bereits daran, dass er nicht nur das Drehbuch, sondern sogar eine vierbändige Comicversion mitverfasst hat. Will man sein Anliegen aber verstehen, muss man zunächst einen Blick auf die biblische Vorlage werfen. Gott straft also die Menschen dafür, dass seine Schöpfung so übel und so schlecht geraten ist. Die Erzählung von Noah und der Sintflut ist nicht irgendeine biblische Geschichte. Sie zeigt eine epochale Wende in der Weltgeschichte der Religionen an. Diese Wende sollte weitreichende Folgen für das Gottes- und Menschenbild, die Ethik und den Umgang mit Gewalt haben. Dabei war der Erzählstoff selbst kein Sonderbesitz des alten Israels. Er findet sich schon im mesopotamischen Atrahasis-Epos aus dem zweiten vorchristlichen Jahrtausend. Aber wie diese Geschichte einige Jahrhunderte später in der Bibel erzählt wurde, ist sehr originell. Bestimmend waren dabei die besonderen Einsichten der ersten großen Propheten. Vielleicht, um es kurz zu machen, die Welt, in der Noah, dargestellt von Russell Crowe, lebt, ist schon eine Wüste. Von der paradiesischen Natur haben die ersten Menschen kaum etwas übrig gelassen. Überall Umweltzerstörung und Gewalt gegeneinander. Der Schöpfer muss nur noch den Rest erledigen. In einem Traum hat Noah geschaut, was geschehen wird. Daraufhin hat er eine Arche gebaut. Dann kommen die Wasser, apokalyptische Kämpfe brechen aus, alles Leben wird ertränkt. Nur Noahs Familie und ihre ausgewählten Tierpaare werden gerettet. Als irgendwann die Wasser weichen, kann alles neu beginnen. Das ist ein ewiger Traum der Menschheit, wenn es zu viel wird. Im Moment hat man ja auch das Gefühl, man ist an eine Grenze geraten, wo eigentlich eine Sintflut kommen könnte oder viele sagen sogar kommen sollte. In vielen Science-Fiction-Filmen wird diese Metapher ja auch beschworen. Elysium zum Beispiel zeigt, der reiche Teil der Menschheit hat sich schon längst abgekoppelt von diesem Planeten und lebt in einem paradiesischen Satellitengebilde, das um den Planeten kreist. Aronofskys Noah ist weit mehr als eine dieser typischen opulenten Bibelverfilmungen, sagt der Spiegel. Der Regisseur drückt ein Grundgefühl der Gegenwart aus und stellt die bedrängende Frage, sind wir es wert, gerettet zu werden? Ja, wie würdest du das denn beantworten? Sind wir es wert, gerettet zu werden? Also ich schon, bei dir weiß ich nicht so genau. Ja, ich hoffe. Ich zweifle ja manchmal, ob ich es wert bin, aber dann denke ich doch, ja, eigentlich schon. Gut, wir gehen gleich raus. Bitte, noch ein paar Kulturnotizen. Kino kostet doch, wenn sich das jemand angucken will, so 8 Euro. 9 Euro, 8 Euro, ja. Also ich habe noch was, das ist doppelt so teuer. Soll ich das überhaupt sagen oder nicht? Wenn es sich lohnt. Theater. Jeder entscheidet selber, was das ist. Theater. Ja? Barba Blava. Blaubart und überraschenderweise im Untertitel Die Hoffnung der Frauen. Theater also, und es läuft schon seit Anfang April und geht noch bis zum 20. April. Und allerdings auf Katalanisch. Ich lese mal kurz vor, wie das angekündigt ist. Enric, Schuhverkäufer, ein unbedeutender und diskreter Mensch, der sich immer vom Leben mitreißen lässt, lebt als Verlorener im Strudel seiner Einsamkeit und findet dabei, oder vielleicht gerade deswegen, zum ersten Mal die Liebe. In ihrem Stück Barba Blava, L'Esperanza de las Donas, mischt Dea Loa, Tragödie und Komödie, zu einem beeindruckenden Schauspiel, in dem die Liebe die Grenzen zwischen Gut und Böse überwindet. Das läuft also von Mittwoch bis Freitag immer für 15 Euro und Samstag und Sonntag für 18 Euro mit dem Bibliotheksausweis des Goethe-Institutes nur 12 Euro. Has amado alguna vez más allá de toda medida? Und im Teatro Tantarantano, das ist da unten in der Nähe vom Born, bis zum 20. April noch. Meine Frau ist in diesem Stück gewesen und hat mir davon erzählt. Sie war zusammen mit einer Freundin da. Die waren jetzt nicht beide so begeistert, dass sie sagen würden, ein Muss oder so. Aber das sage ich hier unter Vorbehalt. Das ist eben die Kritik von zwei Personen, die das Stück gesehen haben. Frühling im Niemandsland. Frühling im Niemandsland. Zum Abschluss dieser Sendung möchte ich ein Antikriegslied spielen. Ich bin Soldat, heißt es. Das Lied ist vor dem Deutsch-Französischen Krieg von 1870-71 entstanden. Abgedruckt war es im Zwickauer Tageblatt am 11.03.1870 ohne Verfasserangabe. Der im Juli ausgebrochene Krieg gab dem Lied eine scharfe Aktualität. Formulierte doch der Text die Haltung, die damals die Sozialdemokratische Arbeiterpartei unter Liebknecht und Bebel vertrat. Nach Verkündung des Sozialistengesetzes 1878 war das Lied dann verboten. Trotzdem wurde dieses Lied gegen den Widerstand der Herrschenden, selbst der Besitz des Textes allein war schon strafbar, weiter verbreitet und bis weit in den Ersten Weltkrieg hinein gesungen. Die Quelle für den Text stammt von Herrn W. Steinitz, Deutsche Volkslieder demokratischen Charakters aus 6 Jahrhunderten, erschienen Berlin 1962. Ich bin Soldat, ein sehr beeindruckendes Lied, gesungen hier von Zupfgeigenhansel, Volkslieder 1. Doch ich bin es nicht gerne, als ich es ward, hat man mich nicht gefragt. Man riss mich fort hinein in die Kaserne, gefangen ward ich wie ein Wild gejagt. Ja, von der Heimat, von des Liebchens Herzen, musste ich hinweg und von der Freunde Kreis. Denk ich daran, fühl ich der Wehmut Schmerzen, fühl in der Brust des Zornes Glut so heiß. Ich bin Soldat, doch nur mit Widerstreben. Ich lieb ihn nicht, den blauen Königsrock. Ich lieb es nicht, das blutgewaffen Leben, mich zu verteidigen, wär genug ein Stock. Oh, sagt mir an, wozu braucht ihr Soldaten? Ein jedes Volk liebt Ruhe und Frieden nur. Allein aus Herrschsucht und dem Volk zum Schaden, lasst ihr zertreten, ach, die goldne Flur. Ich bin Soldat, muss Tag und Nacht marschieren, statt an der Arbeit muss ich Posten stehen, statt in der Freiheit muss ich salutieren und muss den Hochmut frecher Burschen sehen. Und geht's ins Feld, so muss ich Brüder morden, von denen keiner mir zu leid was tat. Dafür als Krüppel trag ich Band und Orden und hungernd ruf ich dann, ich war Soldat. Ihr Brüder all, ob Deutsche, ob Franzosen, ob Ungarn, Dänen, ob vom Niederland, ob grün, ob rot, ob blau, ob weiß die Hosen, gebt euch statt Blei zum Gruß die Bruderhand. Auf lasst zur Heimat uns zurückmarschieren, von den Tyrannen unser Volk befreien. Denn nur Tyrannen müssen Kriege führen, Soldat der Freiheit will ich gerne sein. Soldat der Freiheit will ich gerne sein. Wir sagen tschüss. Tschüss, Werner. Adeo. Weil nächsten Samstag dann der Ostersamstag ist, dann wünsche ich also allen Hörern und Hörerinnen ein fröhliches Eiersuchen. And now I make me nothing, you nothing out of the dust. Die das nicht verstanden haben, nun mache ich mich mir nichts, dir nichts aus dem Staub. Me hago fuera del polvo. Das ist völlig einfach. Tu nada, yo nada, me hago fuera del polvo. Das sieht doch jeder. Jo, alles Gute, ne? Frohe Ostern auch. Nächste Woche werden wir eine Wiederholungssendung hier einschieben. Da wird es kein Live-Niemandsland geben. Da wird Niemandsland verreisen. Ins Jemandsland. Vom Niemandsland ins Jemandsland. Tschüss, Werner. Alles Gute. Ciao. Tschüss. Noch einmal kurz Angela Merkels Maßnahmen. Was wird sie machen, um sich an Obama zu rächen für diese fürchterliche Bespitzelung? Hektische Betriebsamkeit im Kanzlerinamt. Denn für heute ist die Internetgemeinde aufgerufen, gegen die Überwachungspraxis der USA zu protestieren. Und ich mach mit, da kann ich bestimmt einen Haufen Likes hamstern. Angie überrascht den amerikanischen Verbündeten mit aufsehenerregenden Aktionen. Niemand ist vor Angies gewieften Tricks sicher. White House, President Obama. Klingelstreich. Nirgendwo. Klingelstreich. Zum letzten Mal, Frau Bundeskanzlerin. Dies ist die Zentrale der CDU und nicht der CIA. Ja, ja, tolle Tarnung. Also, Klingelstreich. Frühling im Niemandsland. Frühling im Niemandsland. Frühling im Niemandsland. Frühling im Niemandsland. Un saludo para los oyentes de Niemandsland. Gracias, nos vemos. Gracias y hasta pronto.